Zum 64. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg richtete am 27. Juli der Generalverband der China-Koreaner einen Brief an den verehrten Marschall Kim Jong-un. Darin hieß es, der große Generalissimus Kim Il-sung sei ein unvergleichlicher Patriot und stets siegreicher eiserner Heerführer gewesen. Mit hervorragender militärischer Idee, origineller Zuze-Kampfmethode und kluger Strategie und Taktik habe er den militärischen Überfall der alliierten imperialistischen Kräfte mit den USA als Anführer entschieden zurückgeschlagen, das Vaterland, die Nation und die Souveränität des Landes zuverlässig geschützt, die USA, die sich als die stärksten in der Welt bezeichnet hätten, zur Kapitulation gezwungen und dadurch ein bemerkenswertes militärisches Wunder in der Weltkriegsgeschichte geschaffen. Der große Generalissimus Kim Jong-il habe durch die Schaffung der mächtigen Kriegsabschreckungskraft für die Selbstverteidigung mit origineller Songun-Politik den Sozialismus mit den Volksmassen im Mittelpunkt verteidigt, die jahrzehntelange Auseinandersetzung mit den USA ohne Kanonendonner stets zum Sieg geführt und dazu beigetragen, die von Genossen Kim Il-sung geschaffene Geschichte und Tradition des Sieges im Krieg im Vaterland unverändert überliefert zu werden. Die Geschichte und Tradition des siegreichen antiimperialistischen und antiamerikanischen Kampfes des Zuze-Korea, die die großen Generalissimus als edle revolutionäre Erbschaften vererbt haben, werden heute vom verehrten Marschall Kim Jong-un unverändert fortgesetzt. Der Generalverband der China-Koreaner wünsche dem verehrten Marschall von ganzem Herzen Wohlergehen für den endgültigen Sieg der koreanischen revolutionären Sache, die selbstständige Vereinigung des Vaterlandes und das Glück aller Generationen.